Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Doppeltes Spiel von Pierre Jean Bouilly. Aus dem Französischen von Jean-Louis Marie. Regie Burkhard Ax. Ah, Rizzini, endlich! Judo Renizzi, Monsieur Cruzovit. Natürlich, natürlich, Renizzi. Na, kommen Sie, bleiben Sie nicht wie angewurzelt an der Türschwelle stehen. Wollen Sie was trinken? Zigarre vielleicht? Ja, gerne. Ich habe selten die Gelegenheit, Monsieur Cruzovit. Wissen Sie... Na, nicht so verkrampft, Renizzi, wir sind doch unter uns. Na, wie läuft's denn so in der Buchführung? Ich arbeite im Lager. Na klar, das meinte ich auch. Viele Eingänge, viele Ausgänge, hunderte Kilo von Büchern. Kultur wiegt eben schwer. Aber ich bin stolz, diesen Verlag leiten zu dürfen, auch wenn es nicht immer einfach ist. Hier, bitteschön. Streichhölzer liegen vor Ihnen. Ich habe aufgehört. Befehl meines Arztes. Danke, Monsieur Krüserwitz. Ja, Sie sind das Muster eines vorbildlichen Angestellten, Renizzi. Der personifizierte Traum eines jeden Arbeitgebers. Pünktlich, tüchtig, diskret. Danke, Monsieur Krüserwitz. Bedanken Sie sich nicht zu schnell, Renizzi. Sie können sich vorstellen, dass ich Sie nicht Freitagabend kurz vor 8 hierher bestelle, um Ihnen Komplimente zu machen. Ich würde Ihnen gerne etwas vorschlagen. Also, ich, ja, das heißt... Mehr Geld? Oh nein, nein, das ist es nicht. Obwohl, streng genommen, es ist eine schwierige Angelegenheit. Versichern Sie mir, dass niemand außerhalb dieser vier Wände jemals von unserem Gespräch erfährt. Was auch immer passiert. Sie können sicher sein. Es gab da mal einen gewissen Schriftsteller, der sich völlig vom Literaturgeschäft zurückgezogen hatte. Also dieser Autor, ich kann ihm einfach nichts abschlagen. Als er mir sein Manuskript anbot, habe ich es genommen. Auch wenn er sich im gleichen Atemzug weigerte, jemals an irgendwelchen Werbekampagnen teilzunehmen. Angst davor, seine Leserschaft zu enttäuschen? Sagen wir, er hat kein Interesse mehr daran, den Medienrummel über sich ergehen zu lassen. Renizzi, haben Sie eigentlich nie daran gedacht, zu schreiben? Schreiben? Wozu? Hier, nehmen Sie. Die Heiterkeit der Verzweiflung. Von Ludo Renizzi. Mhm. Was hat das zu bedeuten? Sie müssen nichts weiter tun, als über das Buch reden. So, als wären Sie der Autor. Im Grunde ganz einfach. Schließlich ist es schon geschrieben. Also? Von einem anderen, aber nicht von mir. Und ja, warum ausgerechnet ich? Man kennt Sie nicht. Allerweltsgesicht. Ziemlich unscheinbar. Mhm. Leicht zu verwechseln. Kurzum, Sie sind Telegen. Glauben Sie mir, das kommt an. Ein Wort aus Ihrem Munde und die ersten 10.000 verlassen die Druckerei. Also? Ich habe auf Sie gewartet. Ich muss den Laden abschließen, wenn der Chef noch spätabends arbeitet. Und bravo übrigens für Ihr Buch. Für mein Buch? Sie sind doch Ludo Renizzi. Ja, woher wissen Sie das? Ich bin Monsieur Krüsowitz Sekretärin. Ich mache seine Termine. Kommen Sie, gehen wir zusammen raus. Manchmal lässt mich Monsieur Krüsowitz auch die Fahnen lesen und die Korrekturen ausführen. Ich habe ein abgeschlossenes Literaturstudium hinter mir. Als Sekretärin? Ja, heutzutage nimmt man das, was man findet. Jedenfalls hat mir Ihr Buch sehr gefallen. Ihr Sinn für gestochen scharfe Gedanken, Ihre geniale Fähigkeit, unsere Welt in einem einzigen, so wahren, so genauen Satz zu erfassen. Sie sind zu liebenswürdig, danke. Würden Sie mir eine Widmung schreiben? Aber ich... Ich habe ein Exemplar von Krüsowitz' Tisch mitgenommen. Schreiben Sie nur für Friederike, eine meiner allerersten Leserinnen. Ich habe aber nicht zu schreiben. Oh, hier. Bitte. Für Friederike, eine meiner allerersten Leserinnen. Ludo Rinizzi. Mensch, Ludo, du schreibst heimlich ein Buch und erzählst deinem besten Kumpel nichts davon. Wie? Was willst du damit sagen? Ja, gestern laufe ich zufällig an einer Buchhandlung vorbei und was sehe ich? Die Heiterkeit der Verzweiflung. Ein ganzer Stapel Bücher. Ja, der Verkauf läuft ein bisschen schleppend an. Aber nächste Woche habe ich eine Fernsehsendung. Hast du das Buch gelesen? Diagonal. Naja, die Gedanken über den Fluch des Lebens. Musstest du wirklich diesen überquellenden Literaturmarkt auch noch mit deinem Mist überschwemmen? Eines Tages werde ich dir vielleicht alles erklären. Scheint mir ziemlich verworren, das Ganze. Wenn die Literatur jetzt auch schon so kompliziert wird wie die Frauen, na dann, gute Nacht. Sag mir jetzt bitte nicht, dass du mit Linda Probleme hast. Nein. Mit Linda ist es ganz einfach. Es ist aus. Na komm, lass uns rausgehen. Man versteht ja sein eigenes Wort nicht mehr. Du hattest den gleichen Gesichtsausdruck, als Samantha gegangen ist. Nur war Samantha nicht bescheuert. Nur ein bisschen zu jung. Als die Eltern sich gemeldet haben, um ihre minderjährige Tochter nach Wisconsin zurückzuholen, da warst du so klein mit Hut. Hm. Aber ich verstehe schon deine Schwäche für Amerikanerinnen. Sobald sie dir zu sehr auf den Senkel gehen, schickst du sie nach Hause. Das klärt die Verhältnisse. Und wie heißt die neue? Elizabeth. Aber da wird's wirklich kompliziert. Ja, sie ist schon eher... Das ist Elizabeth. Ludo. Rinizzi. Stimmt's, Rinizzi? Ja. Klingt italienisch. Das ist italienisch, du Depp. Sehen Sie, Monsieur Rinizzi, die schicken uns junge Leute, damit wir sie ausbilden. Aber würden wir die gleichen Jungs auf der Straße treffen, würden wir sie sofort festnehmen. Doch, jetzt zu uns. Sie haben eine Leiche in Ihrem Wagen. Ich habe es Ihnen schon gesagt. Als ich aus der Bar ging, lief mir schreiend Simons Freundin entgegen. Sie hatte eine Leiche entdeckt. Ich habe dann die Polizei angerufen. Nach einer Viertelstunde in der Warteschleife habe ich aufgelegt und Ihnen die Leiche gleich mitgebracht. Warum denn hierher? Wäre es Ihnen lieber gewesen, ich hätte die Leiche in der Rinne liegen lassen und wäre abgehauen? Glauben Sie vielleicht, es macht Spaß, einen Penner im Auto zu transportieren? Der Gestank und alles. Naja, trotzdem. Ganz klar ist diese Geschichte mit der Leiche im Auto nicht. Hier, Chef. Das Buch fiel aus der Tasche der Leiche, als die Kollegen sie aus dem Wagen von Monsieur Rinizzi herausholten. Die Heiterkeit der Verzweiflung von Ludo Rinizzi. Sind Sie das? Ja, aber ich... Das heißt, das bin ich. Aha. Moment. Dauert nicht lange. Umso besser. Ja, er will sich nur bei seinem Vorgesetzten absichern. Er braucht bloß zu sagen, dass die Leiche ein Penner ist, dann ist der Fall schon fast abgeschlossen. Abends wollen die Hierarchen schnell nach Hause. Warum muss er die Hierarchie befragen? Habe ich doch gesagt, um sich abzusichern. Ich muss mir keine Sorgen machen. An ihrer Stelle. Die Leiche im Auto. Und das Buch. Er ist nicht der erste Penner. Vor 3 Tagen hat man schon einen gefunden. Richtig tot. Er hatte auch ihr Buch in der Tasche. Na, wir haben nichts unternommen, weil... Der interessiert sich schon für einen Penner, mal ehrlich, niemand. Und für zwei. Und Sie sagen, ich soll mir keine Sorgen machen? Wegen zwei Pennern, die Literaturliebhaber sind. Und nebenbei gesagt, sehen Sie auch nicht gerade wie ein Killer aus. Danke. Das Buch behalte ich. Beweisstück. Keine Festnahme dieses Mal. Stehen Sie aber bitte der Polizei zur Verfügung. Jekyll, willst du bitte Monsieur Renizzi bis zur Tür begleiten? Auch der andere war langsamer geworden. Aber mitten im Schneesturm kam er näher, immer näher. Er brauchte jetzt nur die Hand auszustrecken, seine Schulter fassen und ihn... Er holte das Klappmesser aus seiner Tasche. Plötzlich rutschte der andere auf dem Eis aus und stürzte sich auf seinen Verfolger. Sein Verfolger versuchte ihn mit einer ruckartigen Kopfbewegung in den Hals zu beißen. Schnell gelang es ihm, sich zu befreien. Er streckte jetzt den Arm ganz aus, um das Messer an seinem Griff zu packen. Und dann schlug er mit ganzer Kraft zu. Die Klinge bohrte sich durchs Kinn, den Gaumen, bis ins Hirn. Er schob die Leiche von sich weg, drehte den Körper um und zog das Messer aus dem Hals heraus. Gleich wäre sein Auftrag erledigt. Erledigt? Wie erledigt? Der Auftrag wäre erledigt. Wie hat dich dieser Brief erreicht? Er war heute Morgen in meiner Post. Aber das ist nicht alles. Der Obdachlose, den ich neulich den Bullen übergeben habe, war nicht der Erste, der mit meinem Buch in der Tasche starb. Es gab schon einen letzte Woche. Oh. Sag mal, da will dir jemand einen Streich spielen. Makaber, der Streich. Als ich mein blutbeschmiertes Buch in den Händen des Bullen sah, lief es mir eiskalt den Rücken runter. Und dann diese Seite. Irgendjemand will mir Angst einjagen. Willst du eine Erklärung? Ja, zu. Denn das Buch tötet. Willst du meine Meinung wissen? Nur zu. Das stinkt zum Himmel. Schuld daran wird mein Vertrag sein. Dein Vertrag? Ja, mit Krüsowitz. Ich habe das Kleingeschriebene unten nicht gelesen. War wirklich zu klein. Aber die Summe war groß. Da konnte man nicht Nein sagen. Gut gemacht. Nur die Heiterkeit der Verzweiflung ist nicht von mir. Du sagst es aber nicht weiter, versprochen? Also, nicht mal Julie, ich verspreche es dir. War es nicht Elizabeth? Elizabeth? Ah, die ist weg. Darf ich dir was vorschlagen? Ja, dazu. Such Krüsowitz auf. Der K-Verlag ist dir eine Erklärung schuldig. Ist Krüsowitz da? Nein. Doch. Ich weiß nicht. Frederik. Ich weiß nichts mehr. Was für ein Zufall. Monsieur Renizzi. Was für ein Zufall. Die Polizei. Warum sind Sie hier? Ich möchte Krüsowitz sprechen. Und Sie? Was verschafft uns die Ehre, Sie in diesem hehren Literaturtempel anzutreffen? Wir sind wegen der Leiche da. Ah, die Presse. Du kümmerst dich um Monsieur Renizis Zeugenaussage. Ich kümmere mich um die Journalisten. Zeugenaussage? Wieso Zeugenaussage? Damit ich auch Arbeit habe. Und weil Sie das Opfer kannten. Er war doch Ihr Verleger, oder nicht? Ja, mein Chef. Ich habe angefangen, Ihr Buch zu lesen. Und? Nichts. Und das war alles. Ich hatte Lust, es Ihnen zu sagen. Vielen Dank. Kennen Sie Monsieur Krüsowitz schon lange? Vor 8 Jahren habe ich hier als... Also, ich wollte sagen, vorher habe ich bei einem Hochschulverlag gearbeitet. Hm? Hochschulverlag, so, ja. So. Mhm. Sie haben einen wunderbaren Beruf. Wie können Sie diese ganzen Sätze einfach so erfinden? Ich beobachte die Wirklichkeit, das Leben, die Menschen. Krüsowitz, sein Tod. Man hat ihn hinter seinem Schreibtisch aufgefunden. Er wurde von einem Messer von unten durch das Kinn erstochen. Können Sie sich das vorstellen? Die Fenster waren weit geöffnet. Der Wind wirbelte die Seiten hoch. Sah aus wie ein Schneesturm. Geht es Ihnen nicht gut? Sie sind so blass. Es wird schon, danke. Geben Sie mir bitte nur einen Stuhl. Danke. Es geht mir schon besser. So viel Arbeit in den letzten Wochen. Ein Buch, das ist schon anstrengend. Möchten Sie eine Widmung? Quatsch. Das ist ein Beweisstück. Völlig blutbeschmiert. Sehen Sie nur. Na, fertig? Ja, Chef. Ich möchte Ihnen empfehlen... Die Stadt nicht zu verlassen, ich weiß. Geht es Ihnen besser? Auch für mich war der Tod Krüsowitz ein schwerer Schock. Für Ihr Buch heißt das allerdings... Also... Wir sind gezwungen, die ganze Werbekampagne zu stornieren. Es tut mir wirklich leid. Mein Buch... Ach ja, mein Buch. Das heißt nicht, dass es sich nicht verkaufen wird. Obwohl, wenn das Produkt heute nicht kräftig gepusht wird, seien Sie nicht traurig. Sie haben das Buch ja nicht mal selbst geschrieben. Das hätten Sie mir aber trotzdem sagen können. Wie sind Sie darauf gekommen? Weibliche Intuition einer sensiblen Leserin. Ja, das Geschriebene passte nicht zu Ihnen. Ja. Außerdem bestätigt Ihre Frage meine Theorie. Ich kenne jetzt Ihr Geheimnis, also kann ich Ihnen meines anvertrauen. Aber es könnte Ihnen missfallen. Schießen Sie los. Eines Tages habe ich Krüsowitz am Telefon belauscht. Eine große theoretische Debatte über die Literatur. Krüsowitz hatte ein Faible für Theorie. Er versteckte sich dahinter. So wie ich das Gespräch verstand, war er mit seinem Gegenüber überhaupt nicht einverstanden. Ich hörte ihn brüllen, die wirkliche Literatur entsteht am Tisch in der Einsamkeit. Sie wird nicht von den Medien geschaffen. Bilder werden nie Literatur entstehen lassen. Ja, und dann ging es um eine Wette. Kurz nach dem Gespräch verlangte er nach unserer Personalkartei. Als er auf Ihren Namen stieß, rief er, perfekt. Und dann habe ich Sie angerufen. Wollen Sie damit sagen, ich bin das Opfer einer Wette? Sie sind es gewesen. Mit Krüsowitz Tod wechseln Sie das Fach. Das, was ich am Telefon schon mitbekommen habe, klang nach einer krummen Sache. Und als der Brief dann kam... Der Brief? Ja, hier. Bitte, lesen Sie. Ich fand das bei Krüsowitz. Er ist an Sie adressiert. Schon wieder. Wie schon wieder? Ich habe bereits einen solchen Brief bekommen. Er beschrieb Wort für Wort Krüsowitz Mord. Alles war drin. Die weißen Blätter, wie im Schneesturm, das Messer, das sich in den Hals bohrt. Haben Sie mit der Polizei darüber geredet? Nein. Ich auch nicht. Nicht über diesen Brief jedenfalls. Jetzt machen Sie schon auf. Na los. Geben Sie her. Es war zu einem beliebten Spiel geworden, einen ganzen langen Sommertag einer unbekannten Frau auf den Fersen zu bleiben. Er folgte ihr von der Ladengalerie in der Nähe des Hauptbahnhofs hin zum Supermarkt. Seit 2 Uhr heute Nachmittag blieb er ihr auf der Spur. Die Frau lief zwischen den Regalen umher. Erst zur Wursttheke, die Kosmetikecke ließ sie völlig außer Acht. Stattdessen nahm sie Kurs auf die Heimwerkerabteilung. Er hatte sich ein Bild von ihr gemacht, als... Ist es Ihnen auch aufgefallen? Ja. Nicht der geringste Bluttropfen diesmal. Nicht der kleinste Mord. Wenn, wie Sie meinen, die erste Seite eine Beschreibung des Todes Krüsowitz war, dann könnte dies vielleicht eine Art Verabredung sein, oder nicht? Gehen wir hin. Wohin? Na, zum Supermarkt. Wir müssen hin. Hauptbahnhof, Ladengalerie und Supermarkt. Das dürfte nicht so schwer zu finden sein. Warum sollten wir da hin? Wenn Sie morgen von einer Frau hören, die in einem Supermarkt abgemurkst wurde, werden Sie vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, weil Sie nichts unternommen haben, Ihr Leben zu retten. Aktionswochen von Sumo. Sind Sie sicher, dass... Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Haben Sie vielleicht eine bessere Idee? Was sollte jetzt geschehen, Ihrer Meinung nach? Oh, keine Ahnung. Es ist nur die einzige Spur, die wir haben. Tja, Vielleicht springt er gleich hinter den Erbsenkonserven hervor oder er wartet auf uns in der Heimwerkerabteilung und schwingt die Kettensäge. Reichen Sie mir bitte die Dose da oben. Danke. Und trotzdem gefällt es mir nicht. Ich weiß, Sie wären viel lieber mit Simon hierher gekommen, aber er war eben nirgendwo zu finden. Also geben Sie sich einfach mit mir zufrieden. Sie erwartet seinen Onkel an der Infostelle Tour 4, Halle C. Der kleine Ludovici erwartet seinen Onkel an der Infostelle Tour 4, Halle C. Unglaublich. Ja. Ich habe keinen Onkel. Warum flüstern Sie so? Weil er nicht weit sein kann. Womöglich beobachtet man uns gerade. Überall sind Überwachungskameras. Da ist die Information. Der kleine Lorenzi erwartet seinen Onkel an der Infostelle Tour 4 Halle C. Ich bin es. Ich bin der... Jetzt können Sie normal reden. Ich bin Ludo Renizzi. Wo ist mein Onkel? Weg. Der Herr bat mich, die Durchsage zu machen. Ich dachte, er würde auf Sie warten. Wie sah der Herr aus? Eher groß. Attraktiv. Ich verstehe gar nichts. Er hat mich auch gebeten, Ihnen diesen Beutel zu überreichen. Vielen Dank. Ja, wollen Sie nicht wissen, was drin ist? Geben Sie her. Eine Seite. Das wird langsam zur Gewohnheit. Lassen Sie mich mal sehen. Und eine Pistole. Hilfe! Weg damit! Mein Gott, verstecken wir uns! Schnell, wir hauen ab, bevor die Bullen anrücken! Warum hier? Scheiße! Ich liebe Bibliotheken. Hier haben wir unsere Ruhe und brauchen uns wenigstens um die Polizei nicht zu sorgen. Die werden uns hier nie suchen. Tun Sie so, als ob Sie lesen würden. Dann fallen Sie nicht auf. Kritik der reinen Vernunft. Ich verstehe kein Wort. Ich auch nicht. Rein gar nichts. Haben Sie die Pistole noch? Sie wollen ihn doch nicht kalt machen. Wir haben genug Tote um uns herum in letzter Zeit. Man könnte denken, Sie haben den bösen Blick. Hier, die Seite. Lesen Sie. Vielleicht werden Sie daraus klüger als ich. Einige hielten sich hinter dem Büschen versteckt. Andere warteten am anderen Ende der Straße. Manche standen ohne Deckung mitten auf dem Weg. Die Kreise zogen sich immer enger um ihre unschuldigen Opfer. Die schwüle Sommerluft hing schwer in der mondlosen Nacht. Drinnen erwartete er sie. Um seine Angst zu vertreiben, schaltete er den Fernseher an, der wie üblich eine Flut belangloser Dinge von sich gab. Und wenn er sie anrufen würde? Sie hatten schon so lange nicht mehr miteinander gesprochen. Ob sie sich noch etwas zu sagen hatten? Würden sie sich noch etwas sagen wollen? Er tippte ihre Nummer ein. Die Klingel... Psst, Sie sind nicht alleine hier. Hallo? Ludo. Simon? Also, warte, Simon, ich muss raus in den Gang. Was ist denn? Das Buch, Ludo. Das Buch. Das Buch? Welches Buch? Du hättest diesen Vertrag nie unterschreiben dürfen. Mit Krüsowitz? Was hat er damit zu tun und warum rufst du... Hör mir gut zu, ja. Es ist keine Zeit mehr. Er ist hier. Er lauert. Er? Wer ist er? Bist du besoffen? Nein! Lassen Sie mich! Simon! Simon! Komm, mach auf. Was treibt er denn, ihr Simon? Ich bin sicher, mein Simon wurde entführt. Simon! Scheiße. Haben Sie Geld dabei? Ja. Kleingeld. 4,60 Euro, reicht das? Nein, ich meine eine Scheckkarte. Vielleicht eine Krankenkassenkarte, aber sonst... Ja, wird schon gehen. Geben Sie her. Haben Sie sicher schon in den Fernsehkrimis gesehen? Es gibt nichts Besseres als eine Kreditkarte, um bei Fremden einzubrechen. Ah. Naja, zumindest im Film klappt es immer. Und der Schlüssel, den man unterm Blumentopf versteckt? Schon mal davon gehört? Bingo! Wird garantiert schneller gehen. Wie haben Sie das? Weibliche Intuition. gar nichts. Haben Sie eine Lampe? Ah. Ja klar. Wo habe ich diese Lampe bloß? Machen Sie das Licht an, damit ich die Lampe... Nein, die Nachbarn. Das Licht. Wir sind doch eingebrochen. Mit dem Schlüssel. Ach, stellen Sie sich vor, wenn die Bullen jetzt hier plötzlich auftauchen. Okay, gut. Sieht so aus, als wenn er nicht zu Hause wäre. Sind Sie sicher, er hat Sie von hier aus angerufen? Er war vielleicht im Bistro. Nein, ich hörte seinen Papagei im Hintergrund. Sein Papagei? Welchen Papagei? Hallo! Ah! Hallo! Na bitte, jetzt wissen Sie es. Und Sie? Wissen Sie was? Ich habe Ihre bescheuerten Ideen satt bis oben hin. Ich komme Ihnen zur Hilfe immer wieder. Bringe Ihnen diese blöden Seiten. Finde Simons Hausschlüssel. Und Sie haben nichts Besseres zu tun, als mir Angst einzujagen, bis ich tot umfalle. Hätte ich besser auf meine Mutter gehört. Man sollte immer auf seine Mutter hören. Sie hat es mir gesagt. Paris ist ein gefährliches Pflaster. Ich habe nie von Ihnen verlangt, mir Gesellschaft zu leisten. Nie habe ich Sie gebeten, mir diese Seiten zu bringen. Warum bin ich nicht gleich zur Polizei gelaufen? Dann würde alles für mich besser aussehen. Wo laufen Sie denn hin? Die Flucht zu ergreifen ist nicht die richtige Lösung. Gucken Sie sich das an. Mir kommt es vor, als ob Ihr Freund tot wäre. Ganz und gar tot. Eine schöne Kugel. Sauber mitten in die Stirn. Nur, dass es nicht Simon ist. Wer dann? Ich weiß es nicht. Die Polizei soll es herausfinden. Ruhig. Ich wette mit Ihnen, die Kugel, die unserem Freund das Leben kostete, wurde mit der Knarre geschossen, die man Ihnen im Supermarkt zugeschoben hat. Sie landen todsicher im Knast. Und, was haben Sie davon? Warum hat man ihm das angetan? Ganz einfach, weil er zu viel wusste. Klassisch. Die Romanseite beschrieb das Szenario. Es wird zur Gewohnheit. Und die Pistole? Sie macht sie zum Mörder. Dann lassen wir die Pistole verschwinden. Sie vergessen nur, dass man im Supermarkt gesehen hat, wie Sie damit mitten in der Heimwerkerabteilung rumgefuchtelt haben. Ja, was machen wir dann? Wenn wir die Waffe nicht verschwinden lassen können, dann vertuschen wir den Mord. Sie meinen, wir verstecken die Leiche? Nur ein paar Tage, bis die Luft rein ist. Sind Sie auch sicher, dass sie nicht stört? Hauptsache, die Leiche fängt in meiner Tiefkühltruhe nicht an zu stinken. Ja, was machen wir jetzt mit den ganzen Leckereien? Das ist nun wirklich nicht der richtige Augenblick, um ans Essen zu denken. Jetzt packen Sie lieber mal mit an. Und Simon, was kann er entdeckt haben? Er erzählte etwas von einem Buch. Von Ihrem? Das heißt, ich meine, ging es um die Heiterkeit der Verzweiflung? Keine Ahnung. Ja, oder vielleicht meinte er das Buch, woraus die Seiten stammen, die Ihnen zugeflogen sind. Sie sind doch nummeriert, oder? Die erste war Seite 29. Die zweite mit der Pistole... 34. Ja. Und hier, 53. Was glauben Sie? Wie viele Seiten hat das Buch? Nicht die Zahl der Seiten beunruhigt mich, sondern dass sie auf die Wirklichkeit abfärben. Oder umgekehrt? Als ob man in einen Roman eingebrochen wäre. Nein, nicht eingebrochen. Wir wurden hineingeworfen und der Autor lässt uns wie in einem Roman nach seiner Pfeife tanzen. Nur befinden wir uns im wirklichen Leben. Aus Fleisch und Blut. Und Toten. Aber warum das alles? Die Antwort finden wir erst, wenn wir die Geschichte gelesen haben. Ja. So, ich bin soweit. Die Truhe ist leer. Helfen Sie mir, die Leiche hineinzupacken. Ja. Nie wäre ich darauf gekommen, dass ein toter Mann so viel wiegen könnte. Die Seele ist es, die das Leben leichter macht. Ich hab das irgendwo gelesen. Den Titel habe ich vergessen. Immerhin haben wir jetzt die vierte Leiche. Wenn das die Polizei spitz kriegt. Und Sie als Hauptverdächtiger. Das sieht schlecht für mich aus, was? In der Realität, sicher. Aber dem Autor gerät sein Plan aus den Fugen. Der Trick mit der Pistole ist ihm gut gelungen. Nur ohne Leiche ist es ein Schuss in den Ofen. Ja, solange sie in der Truhe bleibt. Die Leiche begraben hieße, das Szenario ohne den Autor ändern. Wir müssen herausfinden, wer unsere Geschichte schreibt. Ja, und für welche Leser er sie schreibt. Erwarten Sie jemand? Nein. Machen Sie auf. Ich bleibe hier und verstecke mich. Mhm. Man kann nie wissen. Guten Tag, Mademoiselle. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Wir suchen Monsieur Renizzi. Ja, und? Wir dachten... Neulich bei Krüsowitz. Da haben Sie sich mit ihm unterhalten. Monsieur Krüsowitz. Oh, es ist schrecklich. Du lässt auch nichts aus. Bitte, entschuldigen Sie, Mademoiselle. Er ist noch Anfänger, verstehen Sie? Ich habe Monsieur Renizzi erst zweimal getroffen. Einmal, als er seinen Vertrag unterschrieben hat und letztes Mal... Sollten Sie etwas von ihm hören, bitte melden Sie sich bei uns, ja? Vielen Dank. Was hat er getan? Wir wollten ihm einige Fragen stellen bezüglich einer Vermisstenanzeige. Ist Simon mit ihm befreundet? Seine Freundin Julie dreht durch. Ist aber nur Routine. Ja, glauben Sie, ich habe ihn bei mir versteckt? Hier im Wohnzimmer? Oder dort in meinem Weinkeller? Soll ich es mir ansehen, Chef? Hast du ein Durchsuchungsbefehl? Nein, also red keinen Blödsinn. Entschuldigen Sie, Mademoiselle. Er macht gerade seine Ausbildung. Und wenn sie jemand im Weinkeller hätte, meinst du, sie würde es uns sagen? Sie können sich ruhig umgucken. Nein, schon gut. So hübsche Augen können nicht lügen. Auf Wiedersehen, Mademoiselle. Auf Wiedersehen. Haben Sie das gehört? Ja. So hübsche Augen. Nein, sie werden gesucht. Sie kann hier nicht bleiben. Die Schlinge zieht sich zu. Haben Sie jemand anders erwartet? Nein. Es ist nur... Der Besuch eines Polizisten ist immer eine Überraschung. Besonders, wenn er seine Uniform trägt, wie Sie jetzt. Es ist Vorschrift. Die Uniform, meine ich. Haben Sie gesehen? Ihre Mülltüten sind aufgeschlitzt. Verhungerte Hunde vielleicht. Oder Penner. Auch verhungert. Na und? Ist es meine Schuld, wenn der Müllwagen heute Nacht nicht vorbeikam? Ja, aber in den Tüten befindet sich nur tiefgekühltes Zeug. Zumindest zeigt das die Verpackung. Und? Was weiter? Hätten Sie was dagegen, wenn ich mir Ihre Tiefkühltruhe anschaue? Nur, es ist ein ziemliches Durcheinander in meiner Wohnung und ich... Ich möchte ungern mit Nachdruck darauf bestehen müssen und ich möchte mir keine Rüge von meinem Chef einhandeln, von wegen, ich hätte Indizien übersehen und so. Geht es hier lang? Ja. Ja, Sie verstehen doch, ich bin in der Ausbildung und wenn ich mit Erfolg abschließen will, muss ich Ergebnisse vorzeigen können. Heute müssen Ergebnisse her. Ja, die machen uns völlig verrückt damit. Ergebnisse. Ah, ja, na bitte. Also, ich muss Ihnen vor allen Dingen erklären, dass ich damit absolut nichts zu tun habe. Ich will es Ihnen doch erzählen. Was wollen Sie mir erzählen? Dass die Truhe leer ist? Absolut leer? Leer? Was wollten Sie mir erzählen? Eine Freundin hatte die Idee, das heißt, sie wollte meine Tiefkühltruhe kaufen, vor Monaten schon, und heute wollte sie sie abholen. Das Umzugsunternehmen kommt mit dem Lastwagen vorbei und... Gut, schon in Ordnung, gut. Ja, sind Sie nur wegen meiner leeren Truhe vorbeigekommen? Ich wollte wissen, das heißt, mein Chef möchte wissen, ob Sie etwas von Simon gehört haben. Simon? Simon, Ludo Renizzis bester Freund. Ah, er hat mir von ihm erzählt, aber gesehen habe ich ihn noch nie. Was hat er auf dem Gewissen? Er ist verschwunden. Seine Freundin Julie, ein junges Au-pair-Mädchen aus Amerika, macht sich Sorgen. Ihre Gasteltern sind hochgestellte Beamte. Klar, da wird mein Chef hellhörig. Und warum fragen Sie nicht einfach Renizzi? Aber lesen Sie denn keine Zeitung? Zurzeit bin ich vorsichtig mit Lesestoff. Hier, sehen Sie, Seite 15 bei Vermischtes unten rechts. Oh mein Gott. Verstehen Sie jetzt, warum ich vorbeigekommen bin? Eigentlich hatte ich ja gar keine Lust, aber der Chef wollte es so. Und da er zurzeit ziemlich mies drauf ist, ja. Wie ist das passiert? Ein dummer Autounfall. Die Leiche ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Es kann nur er gewesen sein. Seine Uhr hat man gefunden. Es war auch sein Wagen. Ludo Renizis Wagen. Oh Gott, das ist furchtbar. Oh mein Gott. Ich bitte Sie. Ich bitte Sie. Nehmen Sie sich doch zusammen. Das wird gut für sein Buch sein. Ja, was meinen Sie, wie der Verkauf angekurbelt wird? Also bitte, beruhigen Sie sich. Können Sie mir vielleicht einige Fragen beantworten? Wenn Sie wollen. Kennen Sie Herrn Renizzi schon lange? Ich kann auch später kommen, wenn Sie möchten. Also, wenn Sie... gut. Nicht mal eine winzige Frage? Nein? Wiedersehen dann. Ja. Geht es Ihnen nicht gut? Bitte entschuldigen Sie meine Offenheit, aber Sie sehen beschissen aus. Sagt man so? Ja. Geht aber gleich vorbei. Ein sehr lieber Freund ist von uns gegangen. Auch seinetwegen wollte ich Sie unbedingt treffen. Wie haben Sie mich gefunden? Ein Au-pair-Mädchen, das in einer hohen Beamtenfamilie lebt. Außerdem mit Simon befreundet ist, also Amerikanerin. Ein solches Mädchen ist leicht zu finden. Wissen Sie, wenn Sie wegen dieser Geschichte mit Simon kommen, kann ich Ihnen nichts sagen. Die Bullen haben mich auch schon gefragt, aber ich weiß von nichts. Und wenn es so weitergeht, dann werde ich Schwierigkeiten bekommen. Sie können mir glauben, Au-pair-Mädchen haben es nicht einfach heutzutage. Problems. Keine französischen Papiere, raus, aber schnell. Kennen Sie Simon schon lange? Ja, nein. Was ist lange für Franzosen? Monate, Wochen, was weiß ich. Simon ist ein Tipp, den wir unter uns Freundinnen weitergeben. Es ist beruhigend, wenn du am Ende der Welt in den Staaten deine Reise nach Frankreich vorbereitest und weißt, er ist ein Typ, der dir immer, wenn du Hilfe brauchst... Auch wenn du dafür mit ihm schlafen sollst. Es ist, wie sagt man... Das Nützliche mit den Angenehmen verbinden oder so, heißt das doch? Ja. Und dann hat es sofort mit uns gefunkt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Er hat mir das Pariser Leben gezeigt, also das Kulturleben, meine ich. Wen trafen Sie bei solchen Gelegenheiten? Oh, Journalisten und bekannte Autoren und Literaturagents, Agenten und illustre Verleger. Ich meine, in Frankreich zumindest. Man sprach über alles und nichts. Und mein Französisch verbesserte sich dadurch gewaltig. Das war der größte Vorteil. Wissen Sie, wie ich mit ihm in Kontakt treten könnte? Nein. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal getroffen? Vorgestern. Wir wollten essen gehen. Das hat er aber abgesagt. Er hatte nur für ein Aperitif Zeit und er brachte Blumen mit, um sich zu entschuldigen und verschwand. Und ich hatte es gerochen. Wissen Sie, er war seit einiger Zeit seltsam geworden. Immer nervös und sehr aufgeregt. Haben Sie das den Bullen erzählt? Nein. Ich hatte kein Vertrauen. Das kann ich verstehen. Und... was haben Sie ihm sonst noch nicht erzählt? Das. Ein Schlüssel. Ein Schließfach im Bahnhof. Simon liebt Geheimnisse. Den Schlüssel hat er mir anvertraut. Bis dann, hat er gesagt. Bis wann? Keine Ahnung. Er sagt oft bis dann, aber mit Simon weiß kein Mensch, was das heißt. Bis zum nächsten Treffen zum Beispiel. Ich wette, er hat Ihnen auch die Fachnummer gegeben. Ja, wissen Sie. Simon hat mir gesagt, ich kann Ihnen vertrauen, Ihnen und sein Kumpel Ludo. Also, ich vertraue Ihnen. Die Nummer? Ich hoffe sehr, dass das alles wieder okay wird mit Ihrem Freund. He's so... so frenchy. Die Nummer? Fuck 813. Danke. Bye. Krysowitz? Ah, Rizzini. Endlich. Wie sehr ich mich freue, Sie zu sehen. Ludo? Ludo Renizzi, Monsieur Krysowitz. Krysowitz? Sicher. Klar, Renizi. Kommen Sie, bleiben Sie nicht wie angewurzelt in der Türschwelle stehen. Wollen Sie was trinken? Zigarre vielleicht? Gut. Okay. Es ist derselbe Name. Na und? Wie geht es weiter? Frederik? Ich habe auf Sie gewartet. Ich muss abschließen. Die Vorschrift. Ja? Und bravo für Ihr Buch. Ludo? Für mein Buch? Frederik? Sie sind doch Ludo Renizi? Unglaublich. Und das Ende? Entschuldigen Sie. Ich hatte keine Zeit, Sie zu warnen. Aber die Zeitung. Sie sind doch tot. Deshalb möchte ich nicht unbedingt vor Ihrer Tür stehen bleiben. Darf ich eintreten? Natürlich, natürlich. Aber... Es ist schon richtig, ein Typ ist in einem Wagen verbrannt. Aber es war Ihr Wagen. Richtig, es war mein Wagen. Ja, aber was ist mit... Ja, tut mir leid, dass ich noch am Leben bin. Oh, Ludo. Ein Gläschen? Ich brauche was für die Nerven. Haben Sie Julie getroffen? Ja, und das habe ich gefunden. Gucken Sie sich das an. Ein Buch. Lesen Sie nur. Sie werden einiges verstehen. Lesen Sie. Kusowitz. Rizzini, endlich. So hat es angefangen. Der Anfang der ganzen Geschichte. Ich bin auch drin. Passen Sie auf. Die üppige Blondine begleitete ihn bis zum Ausgang. Sie tauschten einige Banalitäten aus und trennten sich. Bis auf die üppige Blondine stimmt doch alles, oder? Wenn dazu ein Typ aufkreuzt, der Leichen hinterlässt und einem Buch hinterherläuft, dann ja. Die drei Seiten, die Sie bekommen haben. Die drei fehlenden Seiten. Und die letzte, Seite 53. Der Träumer träumt, er sei ein Schmetterling. Dabei ist es vielleicht der Schmetterling, der träumt, er sei ein Träumer. Wie bitte? Ach, nichts. Sie sind die Figur eines Buches. Ja, aber die Sache scheint aus der Bahn zu geraten. Die Geschichte läuft uns davon. Sehen Sie sich das an. Das Buch hört Seite 62 auf, mitten in einem Satz. Ich wette, wir sind schon weiter. Wir schwimmen mitten in einem weißen Ozean. Der Rest muss noch geschrieben werden. Da der Rest noch geschrieben werden muss, sagen Sie mir doch, wo meine Leiche gelandet ist. Ihre Leiche? Ja, die in der Tiefkühltruhe. Ach so, die Leiche. Ja. Die fing an zu stinken, ihre Leiche. Unsere Leiche, bitte, ja. Ich wollte zwei Probleme auf einem Schlag lösen. Mein Problem und das der Leiche. Sie haben sie in Ihren Wagen gepackt? Ja, sie trug auch meine Uhr. Warum Ihre Uhr? Jetzt bin ich virtuell tot, zumindest für die Zeitung. Eine Randnotiz unter Vermischtes. Ja, und das wird unser Autor sicher lesen. Ich fange an zu verstehen. Er wird schon reagieren müssen. Wenn er sein Buch zu Ende schreiben will. Ich werde mich bei Ihnen verstecken. Und ich? Ich habe mir gedacht, Sie könnten die Rolle des Köders übernehmen. Ah. Er wird Ihnen sicher ein Zeichen geben und versuchen, das Buch wiederzubekommen. Ein Zeichen. Ein Blatt Papier vielleicht. Das klingt aber nicht sehr schön. Ich habe es mir so ausgedacht. Und? Ludo Renizi ist tot, aber noch nicht begraben. Haben Sie schon mal ein Begräbnis organisiert, Friedrich? Nehmen Sie diesen Schnurrbart ab, es ist lächerlich. Und diese Sonnenbrille, es regnet doch. Ich bin gestorben. Vergessen Sie das nicht. Die Grabesstimme können Sie sich sparen. Das Ganze ist gruselig genug. Lasset uns beten für den verstorbenen Ludo Renizi. Pater Noster, qui es in Zölich. Wie seltsam es ist, bei der eigenen Beerdigung dabei zu sein. Ich hoffe nur, zu meiner richtigen Beerdigung kommen mehr Leute. Es ist nur eine Probe, keine Sorge. Zu Ihrer richtigen Beerdigung werde ich Statisten bestellen, versprochen. Und wohl. Vielleicht lasse ich mich einlöchern. Wie ist es mit Ihnen? Was soll mit mir sein? In den Flammen eingeäschert oder von den Würmern angeknabbert. Etwas zu früh, um mir solche Gedanken zu machen. Sollen wir näher rangehen? Nein. Sehen Sie dort? Direkt hinterm Pfaffen. Halb versteckt hinter einem Baumstamm. Der kleine Bulle. Ich glaube, Ihr Buch hat ihm gefallen. aber er ist hinter mir her. Er war vor 2 Tagen bei mir und hat meine leere Truhe entdeckt. Kommen Sie, wir hauen ab. Vom Tod ist nichts zu erwarten. Amen. Ich möchte mich hier vor Ludo Renizzi verneigen. Was macht er denn hier? Der viel zu früh von uns ging. Scheint guter Dinge zu sein für jemand, der sich aus dem Verkehr gezogen hat. Der viel zu früh von mir ging. Wir trafen uns zufällig. Schwachkopf. Das geschriebene Wort bestimmte das Weitere. Nicht genug, dass ein Vertrauter uns verließ. Nein, einen Freund haben wir verloren. Gleich fange ich nur an zu heulen. Ludo. Mist! Der kleine Bulle hat mich gesehen. Ich ziehe Leine, hab Besseres zu tun. Simon? Leb wohl. Ja. Was soll ich dann den Bullen erzählen? Adieu. Halten Sie den Atem. Solange Sie nur können, da wird Ihnen schon was einfallen. Ich bin hier vom Friedhof aus gefolgt. Ich habe dich erwartet. Ich habe an deinen Tod nicht wirklich geglaubt. Ein Hochstapler lässt sich nicht leicht irreführen. Du bist mir einige Erklärungen schuldig, oder? Was ist mit dem Mord bei dir zu Hause zum Beispiel? Ein einfaches Mittel, um die Ereignisse zu beschleunigen. Es war auch eine gute Gelegenheit, mich meiner Handlanger zu entledigen. Alle Indizien machten dich dabei zum Mörder. Das Spiel mit dem Feuer hat mich immer fasziniert. Das Spiel bestimmt alles, diktiert alles, überragt alles. Das Spiel. Eines Tages sagte ich mir, wenn ich mir schon all diese Dinge ausdenken kann, sollte ich sie gleich aufschreiben. Die Bücher sind voll davon. Aber ich wollte den perfekten Roman. Der Roman, der alle Romane beinhaltet. Ein Roman, der den Untergang des Romans bedeuten sollte. Anfangs summierten sich die Seiten ohne besondere Schwierigkeit. Mein Held mordete, die Geschichte schritt voran, die Zahl der Toten wuchs. Aber die Angst vor der weißen Seite, die hatte ich nicht vorhergesehen. Als Leser hatte ich keine Vorstellung, wie übermächtig diese Angst werden konnte. Kein Leser kann sich das vorstellen. Ich trat auf der Stelle. Ich war wie gelähmt. Ich fand keinen Schlaf mehr. Ich hatte keinen Hunger und keine Lust mehr auf Sex. Kannst du dir sowas vorstellen? Ja, das mit dem Sex kann ich mir ohne große Mühe vorstellen. Und dann hatte ich die Idee, die sicher schon viele von mir gehabt haben, die aber niemand wagte, in die Praxis umzusetzen. Ich wollte die Realität zwingen, mir zur Seite zu stehen. Nahrung und Inspiration für mich und mein Buch zu sein. Ich erfand eine falsche Wette mit Krüsowitz. Er bot dir den Vertrag an. Du warst meine Hauptfigur. Du führst ein ruhiges, von kleinen Alltagsmarotten durchzogenes Leben, in dem selten etwas Aufregendes geschieht. Und dann, Schlag auf Schlag, solltest du zu meiner Kreatur werden. Dafür streute ich hier und da ein paar Leichen. Die beiden Clochards, denen du sorgfältig mein Buch in die Tasche gesteckt hast. Mein Held wird von der Polizei verdächtigt und wird zum Gejagten, ohne wirklich verstehen zu können, warum. Die Paranoia ergreift ihn. Er denkt, zu Recht oder nicht, darüber bin ich mir noch nicht im Klaren. Die ganze Welt würde sich gegen ihn verbünden. Den zweiten Penner habe ich in die Nähe deines Wagens legen lassen. Damit konnte ich sicher sein, dass du ihn nicht übersehen würdest. Aber warum ein Clochard? Ja, wer interessiert sich schon für einen Penner? Niemand, nicht mal die Polizei, wie es mir scheint. Und die Seiten? Ja, die Seiten. Damit du den Faden nicht verlierst, mein Lieber. Damit du dich in die Psychologie der Figur einfühlst. Damit du ihre Entwicklung leichter verfolgen kannst. Gewiss, es gab einige Imponderabilien, die sich aber bald als Bereicherung für die Situation entpuppten. Ich denke da an deine eigene Entwicklung, die ich nicht vorgesehen hatte. Wie du ein Selbstvertrauen gewannst. Wie du Frederik begegnet bist. Ja, wie du der Polizei entkamst. Was wiederum ein Qualitätsbeweis des Autors war. Denn wenn der Autor gut ist, sollte doch die Hauptfigur sich in der Abwicklung der Geschichte freisprechen und ihrem eigenen Weg folgen. Ist das nicht so? Oh, die Allmacht des Schöpfers. Es ist wie ein Rausch. Die Federspitze reich und die von dir geschaffenen Marionetten setzen sich in Bewegung. Du bist irre. Genau das sagte Krüsowitz, als ich ihm von meiner Angst vor dem leeren Blatt Papier erzählte und von dem Heilmittel, das ich dagegen verwendete. Ich bin nie richtig dahinter gekommen, ob er an diese Wette geglaubt hat, aus dem Nichts allein durch die Unterstützung der Medien die Existenz eines Schriftstellers vorgaukeln zu können. Ich dachte nur, mein Konzept der literarischen Inspiration würde ihn heiß machen. Weit gefehlt. Er drohte mir mit einer Anzeige wegen Mord an einem Clochard. All diese Leichen. Nur für ein paar Zeilen. Literatur steht über allem, mein lieber Ludo. Was zählen schon einige Tote neben einem Kunstwerk? Hm? Darf ich dich daran erinnern, wie viele Menschen ihr Leben beim Bau der Pyramiden oder der Kathedralen gelassen haben? Wie viele Menschen haben sich gegenseitig für ein Gemälde oder eine Plastik umgebracht? Ein Buch ist einige Leben wert. Zweifellos. Ja, und dir steht die Ehre zu, das Werk weiterzuführen. Und wer weiß, vielleicht die Geschichte zu Ende zu führen. Deine Geschichte und meine Geschichte. Hier, Ludo, nimm diesen Stift. Hendo! Ja, schon gut, schon gut. Vielleicht kein Grund, so laut zu schreien, aber es ist schon in Ordnung. Vielen Dank, Chef. Und äußerst wirksam. Sie können Ihre Hände herunterlassen, Monsieur Renizzi. Immer dieselben also. Das Gleiche könnte ich auch von Ihnen sagen. Diesmal aber bin ich sehr erfreut, Sie hier anzutreffen. Ich habe doch bei dem jungen Polizisten alles ausgepackt. Er hat mir geglaubt, rief seinen Chef an und da sind wir. Rechtzeitig. Wie endet ein Krimi im Allgemeinen? Der Typ geht mit dem Mädchen ins Bett. Naja, so in Kurzform. Aber Sie sind wie ein Vater für mich und ein Vater schläft nicht mit seiner Tochter. Verdammte Griechentragödien. Wie bitte? Ach, nichts. Was haben Sie jetzt vor? Oh, ich weiß nicht. Und Sie? Krüsowitz ist tot, also schließt der K-Verlag. Mein Job als Lagerarbeiter bin ich los. Meine Karriere als virtueller Ghostwriter ist ebenfalls beendet. Verschwinden wäre vielleicht eine Lösung. Auf eine einsame Insel. Ja, oder mit der Menge verschmelzen und wieder zum Niemand werden. Also dann. Auf Wiedersehen. Also dann. Bis bald vielleicht. Doppeltes Spiel von Pierre-Jean Boyer, aus dem Französischen von Jean-Louis Marie. Es sprachen Ludo Renizzi, Gustav Peter Wöhler, Frédéric, Katharina Wolter, Simon, Simon Rühack, Krüsowitz, Hans-Detlef Hübken, Eckel, Vittorio Alfieri, Jeckel, Dennis Moschito, sowie Patricia Harrison, Isabella Archan und Pete Fuchs. Technische Realisation Günter Kasper. Regieassistenz Ariane Kessisoglu. Regie Burkhard Ax. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2006.